Das sind die aktuellen Themen. Arbeiten am Wasserrohrnetz, SPD will Sozialtarif prüfen lassen und Schamalow verliert in Hildesheim. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Wegen Wartungsarbeiten am Trinkwassernetz ist am Donnerstag, dem 28. April von 9 bis 24 Uhr mit geringem Wasserdruck und Druckschwankungen im Bereich Langendamm zu rechnen. Das teilen die Stadtwerke Nienburg-Weser mit. Während dieser Zeit wird das Gebiet nicht mit Harzwasser, sondern mit Stadtwasser vom Wasserwerk am Brink aus Nienburg versorgt, heißt es vom Unternehmen. Die betroffenen Anwohner werden um Verständnis gebeten. Die Nienburger SPD will einen möglichen Sozialtarif für den Busverkehr von der Verwaltung prüfen lassen. Dieser Antrag wird in der morgigen Stadtratssitzung behandelt. Hintergrund ist die entstandene Diskussion um vergünstigte oder kostenfreie Stadtbustarife für Flüchtlinge. Man möchte keine soziale Gruppe bevor- oder benachteiligen, so Stadtratsfraktionschefin Anja Altmann. Nicht nur die Flüchtlinge, sondern alle Menschen sollen mobil sein. Jeder hat Termine wahrzunehmen, die nicht unbedingt um die Ecke seiner Wohnung oder seines Hauses liegen. Für soziale Gerechtigkeit, dafür stehen wir nach wie vor ein. Wir möchten keine Sonderregelungen, unabhängig für welche Menschengruppe. Denn der Neidfaktor ist da doch sehr groß zum einen. Zum anderen ist das eine Grundsatzgeschichte der SPD, dass wir für soziale Gerechtigkeit einstehen. Ob wir von der Stadt Nienburg aus da einen Sozialtarif grundsätzlich einrichten können, das werden wir beantragen und das wird geprüft werden müssen, wie weit die Finanzierung möglich ist. Die Feuerwehr Nienburg ist am vergangenen Samstag zu einem Einsatz in die Lange Straße gerufen worden. Mitte der Straße hatte ein Mülleimer gebrannt. Ein Blumenhändler vom Wochenmarkt löschte den kleinen Brand, bevor die Feuerwehr eintraf, mit Blumenwasser. Die Einsatzkräfte brauchten nicht mehr eingreifen. Wir kommen zum Sport mit Philipp Kessler. Außer Spesen nichts gewesen. Die Damen der SG Schamalow verlieren in Hildesheim mit 2:6. Bereits nach einer Viertelstunde war die 17. Partie der laufenden Oberligasaison für die SG mit 0:3 bereits entschieden. Trainer Andreas Laurin zog ein ernüchterndes Fazit. Also wir hätten normalerweise nach 15 Minuten schon nach Hause fahren können, weil nach 15 Minuten stand schon 0:3. Es war wie das Wetter. Hagel, schlecht bewölkt, kalt. Ganz schlimm. Es war ganz schlimm. Der Blick auf die Tabelle verrät nichts Gutes. Der Rückstand auf den 10. und gleichbedeutenden Nichtabstiegsplatz beträgt weiterhin 6 Punkte. 5 Spiele stehen für die Damen aus Schamalow noch an. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.